Heute gibt es eine Meditation zum Thema inneres Kind und Heilung des inneren Kindes. Diese Meditation kannst du auch wieder, wenn du es magst, mehrfach anhören, wann immer du den Impuls hast, dass es hier etwas Ungeklärtes gibt oder wann immer du wieder in eine Situation hineinkommst, in der du denkst, dass dies gut zu deinen Themen und zu deinen Anliegen passt. Das innere Kind ist ein Anteil, der verletzt wurde in uns, der nicht gesehen wurde, der nicht anerkannt wurde. Es sind wir, als wir ein Kind waren, als wir 6 Jahre alt waren, als wir 8 Jahre alt waren. Es gab Situationen, in denen uns unsere Eltern nicht die Aufmerksamkeit, nicht die Liebe, nicht das geben konnten, was wir uns gerade gewünscht haben. Und darum haben wir gewisse Abwehrmechanismen aufgebaut. Wir haben Glaubenssätze geformt. Wir haben uns gewisse Verhaltensweisen angewöhnt und antrainiert, die dazu geführt haben, dass wir uns entfremdet haben, dass wir uns verletzt gefühlt haben. Und diese Anteile tragen wir heute immer noch in uns, in Form von Glaubenssätzen, in Form von Verhaltensmustern, die wir heute noch nicht abgelegt haben oder ablegen konnten. Auch wie ein Glaubenssatz, verändert sich ein inneres Kind zunächst einmal nicht, bevor es nicht gesehen, anerkannt, geliebt und in den Arm genommen wurde. Und genau darum soll es heute gehen. Bitte setze dich bequem hin, suche dir einen bequemen Sessel, einen Stuhl, ein Sofa, auf dem du dich sehr bequem niederlassen kannst. Trinke vielleicht noch einen Schluck Wasser. Schalte, wenn möglich, die äußeren Geräuschquellen ab. Und mache es dir bequem. Wenn du magst, dann schließe die Augen und atme ein paar Male tief ein und aus. Beginne dich zu entspannen. Vielleicht hast du eine Situation gerade präsent, an die du dich erinnerst. Vielleicht kannst du dich erinnern, wie es war, in einer Situation mit deinen Eltern. Vielleicht war es eine stressige Situation. Du warst ein kleines Kind, vielleicht warst du 5 oder 6 Jahre alt. Vielleicht wolltest du einfach nur mit deinen Eltern spielen. Vielleicht wolltest du einfach nur ihre Aufmerksamkeit haben. Und vielleicht waren deine Eltern aber gar nicht in der Lage, in dieser Situation genau auf deine Bedürfnisse einzugehen. Vielleicht waren sie gestresst, vielleicht waren sie besorgt, vielleicht hatten sie Erwachsenenanliegen, die sie bearbeiten wollten oder mussten und haben vielleicht auf dein Anliegen, mit ihnen zu spielen oder dich auf den Arm zu nehmen, unwirsch oder abweisend, vielleicht sogar ärgerlich reagiert. Schau dir an, was es mit dir gemacht hat. Wie fühlt sich ein kleines Kind, ein 5-jähriges Kind, das voller Herzensfreude vor seinem Vater steht und mit ihm Ball spielen möchte. Stell dir vor, du hast einen Ball in der Hand und möchtest einfach nach draußen zu deinem Vater gehen und möchtest eine Runde Fußball spielen. Bist so froh, dass dein Vater gerade von seiner Arbeit gekommen ist und merkst schon an seiner Reaktion, dass er sehr abweisend und sehr gestresst ist. Du hast dich den ganzen Nachmittag auf ihn gefreut. Und jetzt wirst du abgewiesen. Das ruft eine Enttäuschung, eine Zurückweisung in dir hervor. Ein daraus resultierender Glaubenssatz könnte sein, meine Anliegen sind nicht wichtig oder ich bin nicht wichtig. Dies kann sich durch dein gesamtes späteres Leben hindurch pflanzen. Jetzt schau dieses kleine verletzte Kind an, wie es enttäuscht und zurückgewiesen mit hängenden Schultern und hängendem Kopf auf dem Hof steht, sich den ganzen Nachmittag gefreut hat. Wie fühlt sich dieses Kind? Vielleicht laufen ihm Tränen über die Wangen. Für das Kind ist vielleicht eine Welt zusammengebrochen. Der Vater hat keine Zeit für mich. Den ganzen Nachmittag hat es sich darauf gefreut und jetzt wird es enttäuscht. Genau dieses kleine, verletzte Kind wollen wir uns jetzt anschauen. Vielleicht hast du ein ähnliches Bild vor Augen. Vielleicht hast du ein ähnliches Gefühl, das in dir hochkommt, wenn du an eine solche Situation denkst. Vielleicht ist es eine andere Situation, die du erlebt hast oder an die du dich erinnern kannst. Dieses innere Kind ist ein Anteil in dir. Dieses innere Kind gilt es jetzt anzuerkennen, in den Arm zu nehmen und ihm all deine Liebe und deine Aufmerksamkeit zu schenken. Schau dir dieses kleine innere Kind an, wie es dasteht, mit traurigem Gesicht, mit Tränen über den Wangen, mit einem Stich im Herzen. Was könnte es brauchen, das innere Kind? Vielleicht magst du dich vor das innere Kind hinknien und magst schauen, ob es dich anschauen kann, ob es dich anschauen mag, ob du es vielleicht bitten kannst, dich anzuschauen. Vielleicht realisiert das innere Kind nach einiger Zeit, dass jemand vor ihm steht. Vielleicht hebt es den Kopf. Vielleicht wird es neugierig. Vielleicht schaut es ein wenig fragend auf dich und weiß nicht, wer du bist, was du von ihm möchtest. Vielleicht kannst du dem Kind erzählen, dem inneren Kind erklären, wer du bist, dass du weißt, wie es sich fühlt, dass du es gerne in den Arm nehmen möchtest, dass du dich gerne mit ihm beschäftigen möchtest, mit dem inneren Kind. Und schau, wie es reagiert. Was macht das innere Kind? Ist es ein wenig zögerlich? Möchte es mit dir mitkommen? Mag es zu dir in die Hand kommen? Möchte dir das innere Kind etwas mitteilen? Möchte es dir etwas zeigen? Möchte dir das innere Kind von seinem Tag vielleicht etwas erzählen, wie der Vormittag im Kindergarten verlaufen ist? Vielleicht hat das innere Kind etwas gebastelt, was es dir voller Stolz jetzt präsentiert. Vielleicht hat das innere Kind ein Bild gemalt mit ihm, dem Kind und mit seinem Vater, wie sie gemeinsam Fußball spielen. Vielleicht waren die Gedanken bereits am Morgen vorhanden. Das innere Kind hat es auf einem Bild festgehalten. Vielleicht wollte es dem Vater dieses Bild auch schenken. Schau, was mit dem inneren Kind passiert, wenn du ihm zuhörst. Wenn du schaust, wo seine genauen Bedürfnisse sind, was es tun möchte. Vielleicht möchte es herumspringen, vielleicht möchte es hüpfen, vielleicht möchte es einfach nur gesehen werden, vielleicht möchte es einfach nur mit dir darüber reden, was es gerade bewegt. Wie fühlst du dich dabei? Was spürst du? Was sagt dein Herz zu dem inneren Kind? Möchtest du es in den Arm nehmen? Möchtest du es auf den Arm nehmen? Vielleicht möchtest du eine Runde Fußball spielen mit dem inneren Kind. Was genau macht das innere Kind jetzt? Hat es dich an die Hand genommen vielleicht? Vielleicht führt es dich herum und zeigt dir seine Welt. Und vielleicht fühlst du, dass dir warm wird ums Herz. Vielleicht kommen weitere Gefühle hoch. Es können Gefühle von Trauer sein, dass dein Vater damals das kleine innere Kind nicht besser behandeln konnte oder nicht besser mit ihm umgehen konnte. Vielleicht ist es eine Dankbarkeit, dass du jetzt mit dem inneren Kind in Verbindung treten konntest. Vielleicht ist es ein Wunsch, wieder einmal beim inneren Kind vorbeizukommen. Vielleicht möchtet ihr euch erneut verabreden. Vielleicht hast du den Wunsch, eine Runde Fußball zu spielen. Vielleicht hast du selber Kinder. Vielleicht kannst du mit Kindern eine Runde Fußball spielen und kannst spüren, wie froh sie sind, wenn sie dir einfach einen Ball zuschießen, wie ihre Augen leuchten, wenn du einfach dich mit ihnen ein wenig beschäftigst, wenn sie ihre Welt mit dir teilen können. Vielleicht kannst du dir ein Versprechen machen, dass du mehr auf dein inneres Kind achten wirst, dass du mehr auf dein inneres Kind hören wirst. Denn vielleicht hat dein inneres Kind dir noch mehr Situationen zu berichten, die vielleicht in seiner Kindheit, in deiner Kindheit nicht so gelaufen sind, wie es das innere Kind gewollt hätte. Vielleicht möchtest du mit dem inneren Kind in einen weiteren Dialog gehen. Vielleicht könnt ihr euch noch einmal verabreden. Und das innere Kind kann dir weitere Details und weitere Geschichten aus seiner Welt erzählen und aus seiner Sicht erzählen. Vielleicht kommst du zu einigen Erkenntnissen, die sehr hilfreich sein können für dich. Vielleicht lernst du, die Welt wieder mehr aus den Augen eines Kindes zu sehen. Dies sind wunderbare Übungen, wieder in dein Herz reinzukommen, ein Stückchen näher zu den Gefühlen zu kommen, weg aus dem rationalen Alltagsdenken eines Erwachsenen, der durch die Welt hetzt von einem Termin zum anderen, wieder in das freudvolle, herzensfrohe eines Kindes. Vielleicht möchtest du dich ja wieder mit dem inneren Kind ein wenig mehr verbinden. Vielleicht möchtest du dem inneren Kind einen Platz geben in deinem Herzen, wo ihr euch erneut verabreden könnt. Vielleicht magst du dich für jetzt von dem inneren Kind vorerst verabschieden mit dem festen Versprechen, dass du wiederkommst und dass ihr weitere gemeinsame Zeiten verbringen werdet. Schau, wie es dir und schau, wie es dem inneren Kind dabei geht. Und vielleicht habt ihr auch schon eine bestehende emotionale Gefühlsverbindung aufgebaut, sodass du jetzt bereits mehr und mehr spüren kannst, was denn die Anliegen deines inneren Kindes sind. Es ist das Ziel, das innere Kind wieder mehr und mehr in deinen jetzigen Erwachsenenalltag zu integrieren. Hilf ihm dabei und hilf dir, indem du das innere Kind mehr und mehr in dein Leben einlädst und mehr diese kleine Übung, dieses kleine Ritual wiederholst, wann immer dir danach ist. So komme jetzt mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück in das Leben, das du im Hier und Jetzt führst. Aber nimm die Erinnerung in deinem Herzen mit und gib ihnen von jetzt an einen festen Platz in deinem Leben. Du kannst jetzt ein wenig deinen Körper bewegen, deine Hände, deine Füße, deine Arme, deine Beine, deinen Kopf. Du kannst wahrnehmen, was um dich herum ist. Du kannst bereits langsam beginnen, die Augen zu öffnen. Mit der Erinnerung, mit der festen Erinnerung an deine jetzige aufgebaute Verbindung zu deinem inneren Kind.